an den Albträumen von Orwell und Huxley bereits Alterungserscheinungen offenkundig werden. Für die brandgefährliche Aktualität autoritärer Potenziale im Gegenwartskapitalismus spricht nicht zuletzt viertens, dass sich in Europa allenthalben Unterströmungen, Bewegungen und Parteien des extrem rechten Scheinprotests formiert haben, die noch dem autoritären Staat Knochenerweichung im Kulturkampf für Sekundärtugenden und gegen barbarische Horden vorwirft. Angesichts derartiger hier nur in aller Kürze aufgelisteten Tendenzen erscheint Krahls vor 35 Jahren ausgesprochene Warnung vor einer, Zitat, autoritativen Verstaatlichung der Gesellschaft und der totalitären Eindimensionalisierung einer technologisch durchrationalisierten Lebenswelt alles andere als veraltet und vollkommen überholt. Dieser Eindruck verstärkt sich beim Rückblick auf den zweiten Hauptbestandteil der Krahlschen Zeitdiagnose, der sich auf die Integration ehedem antagonistischer Kräfte ins System autoritärer Herrschaft bezog. Und zwar sowohl im innergesellschaftlichen als auch im weltpolitischen Maßstab. Krahl stand wie auch Horkheimer der Wohlfahrtsstaat fordistischer Prägung vor Augen, dessen sozialreformerische Tendenz geeignet war, die einstmals revolutionären Organisationsformen der Arbeiterklasse in die autoritäre Exekutive zu integrieren. Er schloss sich sogar dem für heutige Ohren ungewohnt harten Urteil von Herbert Marcuse über diesen Wohlfahrtsstaat an. Zitat: Der autoritäre Wohlfahrtsstaat stellt das Bild einer historischen Missgeburt zwischen organisierten Kapitalismus und Sozialismus, Knechtschaft und Freiheit, Totalitarismus und Glück vor. Der autoritäre Staat ist die kapitalistisch verzerrte Karikatur des Sozialismus. Der autoritäre Staat kann als Karikatur des Sozialismus erscheinen, weil die monopolkapitalistische Anerkennung der Arbeiterorganisationen diesen Mitbestimmungsmöglichkeiten, Planungskompetenzen und Regierungsbeteiligungen eingebracht hat. Eine reformistische Überwindung des Systems rückte damit in den Bereich des zumindest Denkbaren. Die gleichzeitige Entmündigung, Fremdbestimmung und Passivierung der abhängig Beschäftigten durch ihre eigenen Organisationen verdeutlicht gleichwohl die Funktionalität dieses Sozialkorporatismus für das Weiterbestehen des Systems. Krahl verfolgt diese Tendenz zur Integration der Sozialdemokratie ganz klassisch, also in die Apparaturen des autoritären Staats bis zum Ersten Weltkrieg zurück, aber auch schon damals, schon vorher hätte der technikoptimistische Fortschrittsglaube der Arbeiterbewegung ein Einfallstor für reformistische Illusionen über die graduelle Veränderbarkeit des organisierten Kapitalismus geboten. Unvermindert aktuell klingt Krahls Urteil über die Dominanz sozialpartnerschaftlicher Orientierung in den Gewerkschaften. Diese hätten sich der Politik der konzertierten Aktion mit Staat und Kapital nicht etwa aus Zufall untergeordnet, sondern erfüllten damit nur die ihnen im System des autoritären Staates zugewiesene Funktion. Zitat aus einer Rede, die Krahl auf dem Frankfurter Römerberg 1968 gehalten hat. Die deutschen Gewerkschaften haben nach dem Krieg so gut wie nichts getan, um die Arbeiter davon zu überzeugen, dass der Streik nicht nur ein berechtigtes, sondern ein notwendiges Mittel der Wahrnehmung politischer und sozialer Interessen ist. Sie haben hilflos wenig getan, um die Massen zur mündigen Selbstwahrnehmung materieller Ansprüche anzuleiten. Sie haben jene nur allzu oft in trügerischer Sicherheit gewiegt. Zitat Ende. Sozialpartnerschaft mit dem Kapital einerseits und widerstandslos hingenommene Entmündigung der eigenen sozialen Basis andererseits. Was Krahl für die politische Integration einstiger Antagonisten des Kapitals herausgearbeitet hat, also für Gewerkschaften und Parteien, kann heute problemlos auch auf diejenigen Bewegungen und Kräfte angewandt werden, die im engeren oder weiteren Sinne aus der Studenten- und Lehrlingsbewegung Ende der 60er Jahre hervorgegangen sind. So kann zwar über zivilgesellschaftliche Variationen im Modus autoritärer Integration sicher noch debattiert werden. Offenkundig ist aber, dass sich in den neuen sozialen Bewegungen, den in den 70er Jahren ebenfalls nach links gerückten Gewerkschaften und natürlich auch in der Grünen Partei, soziale, ökologische, basisdemokratische und gewaltfreie Orientierungen in ihr reines Gegenteil verkehrt haben. Zumindest in einer Hinsicht stand also die Studenten- und Lehrlingsbewegung Ende der 60er Jahre vor einer ähnlichen Herausforderung wie wir heute. Autoritäre Tendenzen im Kapitalismus verschärfen sich im Maße der politischen Integration ehedem systemkritischer Kräfte in eine faktische Allparteienkoalition. Horkheimer mochte sich selbst angesichts von großer Koalition, Notstandsgesetzen und autoritären Hetzkampagnen nicht einmal mehr mit dieser Zustandsbeschreibung eines sich alternativlos präsentierenden autoritären Systems einverstanden erklären, sondern machte sich ganz offen zum Fürsprecher von US-Imperialismus und antikommunistischer Blockbildung. Trotz dieser Widersprüche von Horkheimer blieb auch Krahls Zeitdiagnose im wesentlichen Teil in dem verhaftet, was Horkheimer und Adorno in den 30er und 40er Jahren über eine sich verfinsternde Welt rivalisierender Gruppen von Räuberstaaten geschrieben hatten.